Es ist ein Ort des tausendfachen Todes. Ein aufgelassenes Bergwerk, ein paar Häuser, eine lehmige Straße zum Bergwerkstor. Hier wurde vor dem Zweiten Weltkrieg Steinkohle gefördert. Vor dem Grubeneingang eine Polizeiabsperrung. Die slowenische Staatsanwältin Barbara Bresiga leitet die Ermittlungen. Sie hat sich ein Bild gemacht vom Grauen unter Tage. Was ich gesehen habe, ist das Erschütterndste, was ein Mensch im Leben sehen kann. Mehrere tausend Ermordete, 400 Meter tief eingegraben im Berg. Die Menschen wurden nicht immer erschossen, sagt der Gerichtsmediziner Josche Balaschitz. Sie wurden bei lebendigem Leib in die tiefen Schächte gestoßen. Am meisten hat mich betroffen, dass es Menschen gab, die nicht tot waren, sondern versucht haben, herauszukriechen. 200 bis 300 Körper entdeckten sie fast ohne äußerliche Veränderungen, mumifiziert. Der Stollen war hermetisch abgeriegelt, zugeschüttet mit Schutt auf 90 Metern Länge und abgeriegelt durch Betonsperren. 12.000 Tote vermutet die Staatsanwaltschaft in dieser Grube. Es ist das wohl größte jemals in einem Bergwerk entdeckte Massengrab und nur ein Teil der schrecklichen Vergangenheit. In Slowenien werden 600 Massengräber mit bis zu 300.000 Toten vermutet. Im Mai und Juni 1945 hatten die kommunistischen Partisanen ihre Gegner im Schnellverfahren umgebracht, unter strengster Geheimhaltung. Die Täter machten sich viel Mühe, ihre Verbrechen zu vertuschen. Nur ein Bruchteil der Opfer wurde bisher gefunden. Und nicht alle, die ermordet wurden, waren Kollaborateure mit dem Naziregime. Gerichtsverfahren gab es nicht. Gerüchte waren Todesurteile. Die Menschen wurden auf der Stelle hingerichtet oder in Lager abtransportiert. Der Massenmord, jahrzehntelang ein Tabuthema. Nach dem Ende des Kommunismus änderte sich das nicht. Erst jetzt wagen sich die noch immer traumatisierten Angehörigen der Opfer an die Öffentlichkeit. Lotka, damals 10 Jahre alt, verlor Mutter und Vater. Sie erinnert sich an die wahllose Jagd auf Nazi-Helfer und auf Menschen, die niemals Nazis waren, aber mit den Kommunisten nichts zu tun haben wollten. Ich habe gespürt, es wird etwas Schreckliches passieren. Ich habe die Hand meiner Mutter ganz festgehalten. Die Soldaten haben mich von ihr weggerissen, völlig gefühllos. Dabei war meine Mutter hochschwanger, aber das hat sie nicht interessiert. Jelka war 20, als sie festgenommen und ins Gefängnis gesperrt wurde. Dort wurde sie Zeuge der Abtransporte in die Todesgruben. Wir hörten Schreie, Maria, hilf uns, riefen sie. Die Menschen wurden auf Lastwagen getrieben. Ich wusste, dass sie in den Tod fahren. Ich konnte nichts machen, nichts außer ein Kreuzzeichen für den Frieden ihrer Seele. In der Umgebung der Grube mag man sich heute nicht mehr erinnern an die Vergangenheit. Wer etwas mitbekommen hatte, redet nicht darüber. Das ändert sich langsam. Schelimir war 10. Er wohnte in der Nähe des Bergwerks, an das er sich im Sommer 1945 immer wieder heranpirschte, ohne entdeckt zu werden. Mit 2 Maschinengewehren haben sie den ganzen Tag geschossen, aber nicht alle wurden erschossen. Viele wurden mit Minen getötet. Ich habe LKWs gesehen, die blutige Uniformen abtransportiert haben. Erst jetzt kann er darüber reden, sagt er. Im Kommunismus hat doch keiner gewagt, den Mund aufzumachen. Und danach waren wir jahrelang mit dem Neuaufbau beschäftigt. Noch haben sich keine Tatbeteiligten gemeldet. Niemand, der sein Gewissen entlasten will. Wir haben viel zu lange gewartet, sagt der Historiker Mitja Ferenc. Es sind 65 Jahre seit diesen Ereignissen vergangen. Die Täter waren damals 25 bis 30 Jahre alt. Von den Tätern werden nicht mehr viele leben. Es ist vorbei mit der Aufarbeitung der individuellen Schuld. Aber was die Institutionen betrifft, da weiß man ganz genau, wer damals verantwortlich war. Es waren slowenische und jugoslawische Behörden, politische und militärische Dienststellen. Slowenien tut sich schwer mit der Aufarbeitung der Vergangenheit, noch immer blockiert auch durch den ideologischen Streit der Parteien. Ungelöst die Frage der Gedenkstätten für Kriegs- und Nachkriegsopfer. Dürfen Nazi-Kollaborateure und die kommunistischen Partisanen auf eine Stufe gestellt werden? Waren nicht auch die Partisanen blutrünstige Machthaber? Die Politik ist in dieser Frage gespalten. Sloweniens Regierungschef Borut Pachor möchte die Gräben schließen. Der Wille, sich mit der mörderischen Vergangenheit auseinanderzusetzen, ist da. Noch fehlt aber ein politisches Konzept, das von allen Seiten unterstützt wird. Ich denke, dass alle Behörden ihre Arbeit tun müssen. Der Staat muss sich mit Würde und Achtung um alle Opfer kümmern. Eine Sonderkommission der Polizei wurde eingerichtet. Die Ermittler warten auf neue Hinweise. Sie hoffen, vielleicht werden die letzten Täter leichter mit ihrem Leben abschließen, wenn sie ihre Verbrechen enthüllen.